Stammbaum Jesus Christus, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, Abraham zeugte den Isaak, Isaak aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Juda und seine Brüder, Juda aber zeugte den Pares und den Zara von der Tamar, Pares aber zeugte den Hesron, Hesron aber zeugte den Aram, Aram aber zeugte den Aminadab, Aminadab aber zeugte den Naeson, Naeson aber zeugte den Sammon, Sammon aber zeugte den Boas von der Rahab, Boas aber zeugte den Obed von der Ruth, Obed aber zeugte den Ise, Ise aber zeugte den David, den König. David aber zeugte den Salomo von der Frau des Uria, Salomo aber zeugte den Rehabeam, Rehabeam aber zeugte den Abia, Abia aber zeugte den Assa, Assa aber zeugte den Josaphat, Josaphat aber zeugte den Joram, Joram aber zeugte den Usia, Usia aber zeugte den Jotham, Jotham aber zeugte den Ahas, Ahas aber zeugte den Hiskia, Hiskia aber zeugte den Manasse, Manasse aber zeugte den Amos, Amos aber zeugte den Josia, Josia aber zeugte den Jechonia und seine Brüder im babylonischen Exil. Nach dem babylonischen Exil aber zeugte Jechonia den Selathil, Selathil aber zeugte den Serubabel, Serubabel aber zeugte den Abud, Abud aber zeugte den Eliakim, Eliakim aber zeugte den Asor, Asor aber zeugte den Zadok, Zadok aber zeugte den Achim, Achim aber zeugte den Eliud, Eliud aber zeugte den Eliasar, Eliasar aber zeugte den Matan, Matan aber zeugte den Jakob, Jakob aber zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus, welchen Mann Christus heißt, geboren ist. So sind es nun im Ganzen von Abraham bis David zusammen 14 Geschlechter, und von David bis zum babylonischen Exil 14 Geschlechter, und vom babylonischen Exil bis zum Christus 14 Geschlechter. Mit der Geburt des Jesus Christus aber verhält es sich so, da seine Mutter Maria dem Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Gatte, der ein rechtschaffener Mann war und der sie doch nicht an den Pranger stellen wollte, gedachte sie in der Stille aufzugeben. Wie er aber damit umging, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn ihre Leibesfrucht ist vom Heiligen Geiste. Sie wird aber einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch das Wort des Propheten gesprochen hat, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, was in der Übersetzung heißt, Gott mit uns. Als aber Josef vom Schlafe erwachte, sah er, wie ihn der Engel des Herrn angewiesen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und gab demselben den Namen Jesus.